zwei Stunden lang Radio Marabu Musik mit mir, Annette Schilling. Und gleich gibt es Edeka Neukauf. Nee, Karl Neukauf. Musik aus 1984 mit Annette Schilling. Braves Pferd ist eine herrliche neue Single von Kreisky aus Österreich, jetzt auf Marabu. Ich bin ein ganz braves Pferd

We on a drive looped in, to see ride cooped in. Who gon' slide, who's in? Big rocks round, new 10. Fleetwood down, new sand. To see ride cooped in. Don't leave round, loose ends. Don't be around new friends. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Hit and go downtown, sunny. Then moving uptown, money. If I give it to you, will you leave? Tell it to you, will you speak? Got it tatted on my sleeve. Fell in love overseas. Ass fatter than a peach. Ocean water kinda deep. Rolling up out the reef. Put me down straight to sleep. Lesson like do it sell. Lesson like do it sell. 40 days, 40 nights. Feel like a holy night. The lesson's always there. The lesson's always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there. The lesson's always more. When you're alone with me, you never come up short. You never come up short. Never come up short. Watch the fan as it spins. In my arms wrapped in. Don't know where you start and where I begin. Like I found myself an imaginary friend. And when we stay in, I'm missing everything. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Hit it go downtown sunny. Then moving uptown money. Highest never seen, low key as it's been. Fell in love overseas, fell in love like it's easy. Put to sleep without dreams, under the moonbeam. Call you for no reason, hold on like it's greasy. Lesson like do it sell, lesson like do it sell. 40 days, 40 nights, feel like a holy night. The lesson's always there. The less is always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there. The less is always more. When you're alone with me, you never come up short. You never come up short. Never come up short. Never come up short. Never come up short. 6150. Stop me now. You can't stop me now. Are we enough to keep it? till you need an end of none. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. Oh, I know you lie, all you do is make me cry. And all these words, they ain't true. Oh, can't take me anywhere, I can't take you anywhere. Can't take me anywhere, well, I won't take you anywhere. I'll take you anywhere you wanna go. Oh, you can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no, you can't stand me, no. You can't stand me, no. Retro, Retro, Retro. Die 50er, hey, 60er, hey, hey, hey. 70er, 80er, 90er, no. Das neue Jahrtausend. Machabu Retro, Retro, Retro. Tagtäglich zehnmal beten und Bibelsprüch im Maul. Sonst hab ich nichts vonnöten, bin ganz so schrecklich faul. Ich war ein armer Schlucker, hat kaum das liebe Brot. Da wurde ich ein Mucker, nun hat es keine Not. Da wurde er ein Mucker, nun hat es keine Not. Bei jeder neuen Sitzung, die unsere Bande hält, da wird mir Unterstützung durch bares, blankes Geld. Dass ich bin fromm geworden, hat mich doch sehr gefrommt. Vielleicht doch, dass ein Orden mir in das Knopfloch kommt. Vielleicht doch, dass ein Orden ihm in das Knopfloch kommt. Den Kopf gesenkt zur Erde geh ich des Morgens aus. Mit heuchelnder Gebärde tret ich ins Kaffeehaus. Trink Wasser dort mit Zucker und werbe frommer an. Kein Mensch ahnt, was ein Mucker zu Hause saufen kann. Kein Mensch ahnt, was ein Mucker zu Hause saufen kann. Zu hohem Zins verleih ich, was ich beim Muckern spar. Und meine Seele weih ich Herrn Jesu immer dar. Und den Gewinn notier ich im frommen Liederheft. Auf diese Weise führ ich in Frieden mein Geschäft. Auf diese Weise führt er in Frieden sein Geschäft. Des Abends im Theater sitz ich mit gierem Sinn und schmunzle wie ein Kater nach jeder Tänzerin. Mit meinem Operngucker schau ich nach Wadenbrust. Ach, lieber Gott, ein Mucker hat auch so seine Lust. Ach, lieber Gott, ein Mucker hat auch so seine Lust. Dann schleich ich still zur Klause, da wo mich niemand sieht. Und nach dem Abendschmause sing ich ein frommes Lied. Recht laut von heiliger Stätte, von Jesu Glanz und Thron. Derweile macht mein Bette die kleine Köchin schon. Derweile macht sein Bette die kleine Köchin schon. Ich preise die Regierung, ich finde alles gut. Und fluche der Verführung durch jetzige Freiheitsbrut. So leb ich armer Schlucker, ganz heiter Gott sei Dank. Und das Geschäft als Mucker treib ich mein Leben lang. Und das Geschäft als Mucker treibt er sein Leben lang. When I hit, I hit, I hit. cause I wish to find his star. Oh, No Soul, No Control, die neue Single von Susi Quattro. Karl Neukauf spricht gleich. Marabu. Hier ist Karl Neukauf mit einem Album Spezial zu der neuen Platte Hinter Geranien und Gardinen. Durch die Sendung führt Annette Schilling. Marabu. Dienstag, 104,8. Radio Marabu auf OS Radio. This is not for motherfuckers. Marabou. Annette Schilling. Marabou. Ja, und die Platte beginnt mit einem Zitat von einer meiner Lieblingsbands, Procol Harum. Und da gibt es diesen wunderbaren Song Quite Rightly So von der Platte Shine On Brightly aus dem Jahre 68. Und die Platte erschien genau 50 Jahre vor Hinter Geranien und Gardinen. Und diese leise Orgel, die sich so reinschleicht mit diesem Quart Vorhaltsakkord. Das wollte ich auch ganz gern haben. Und ein anderes Zitat ist auch noch drin von Leonard Bernstein aus dem Simple Song, so ein typischer Open-Gitarrenakkord. Und ja, so quasi in den ersten 10 Sekunden so zwei der Heroes huldigen. Das fand ich, glaube ich, musikalisch wichtig bei Komm, wir gehen an die Elbe. Und überhaupt, wenn eine Platte im November erscheint, ist die Zeile, komm, wir gehen an die Elbe und warten, bis der Sommer wieder kommt, eigentlich was ganz Fröhliches, dachte ich so. Und obwohl die Textzeile sogar, muss ich sagen, von meiner damals 4-jährigen Tochter stammt, die hat es auf dem Weg zum Kindergarten gesagt. Papa, komm, wir gehen an die Elbe und warten, bis der Sommer wieder kommt, als so der erste Herbststurm sie in ihrem Friesennerzmantel so durch die Gegend schleuderte und dachte ich, ja, das ist eine gute Zeile. Kann man nehmen. Ein Oktobermorgen, Katharinengasse 10. Die Sonne ist um diese Zeit meist noch nicht zu sehen. Versteckt sich hinter Häusern, Fassaden und Gardinen, verwelkt in Geranien und rostigen Straßenbahnschienen. Komm, wir gehen an die Elbe und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Komm, wir gehen an die Elbe und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Man sieht die beiden sehr gemütlich Richtung Schauburg gehen. Er mit Zigarette, sie einen Lolli in der Hand, dann bleibt sie stehen. Der Winter ist schon wieder hinter uns her. Da unterm Regenschirm, da hab ich ihn gesehen. Wir gehen an die Elbe und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Komm, wir gehen an die Elbe und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Bis der Sommer wieder kommt. Auf halb acht. Und ein alter Kneipenkumpel kommt gerade aus der Nacht. Wenn wir ganz schnell laufen, vielleicht schaffen wir es dann, vor dem Winter dort zu sein, am Elbufer entlang. Und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Komm, wir gehen an die Elbe und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Komm, wir gehen an die Elbe und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Komm, wir gehen an die Elbe und wir warten, bis der Sommer wieder kommt. Bis der Sommer wieder kommt. Falsche Feind, das ist ein imaginäres Gespräch mit einem alten Schulfreund, mit dem war ich vom Kindergarten bis zur 7. Klasse in einer Klasse und wir sind eigentlich sehr ähnlich aufgewachsen und mittlerweile muss ich feststellen, dass er so etwas merkwürdige Ansichten hat und Postings in den sozialen Netzwerken macht und da war die Idee, wie wäre es, wenn wir uns nach quasi über 20 Jahren jetzt wieder sehen. Wie würde man das Gespräch rangehen? Wie würde ich versuchen, ihn zu überzeugen, aber trotzdem nicht gleich platt zu machen in seiner Meinung, sondern irgendwie versuchen, einen Konsens zu finden, dass auf jeden Fall, was er als Feind sieht oder was auch gewisse rechtsorientierte neue Parteien als Feind sehen, dass das auf jeden Fall nicht der Feind ist, um den es gerade geht. Das ist, also man will quasi sogar zugestehen, dass einiges schiefläuft zurzeit und dass man sicherlich vieles besser machen könnte, aber die Lösungsvorschläge oder den Ansatz der Lösungen, den die haben, der ist leider komplett bekloppt und geht genau in die falsche Richtung. Also wenn ich da so, war ich noch relativ jung, aber daran denke, so Rostock, Lichtenhagen und Solingen, das hatten wir irgendwie schon mal alles und nee, das wollen wir um Himmels Willen nicht wieder haben. Also ja, und natürlich ist es quasi nur ein Song, aber selbst wenn es nur zwei Leute hören und drüber nachdenken, ist es ja ganz schön, was tatsächlich passiert. Also immer wenn ich dann bei Konzerten spiele, danach gibt es ganz oft eine Diskussion, also am Tresen in der Bar dann neben der Konzertlocation und Leute fragen dann, lass uns mal drüber reden. Und ja, wenn das ein Song bewirkt, dass man überhaupt über so ein Thema mal spricht oder drüber nachdenkt, ist ja schon relativ viel erreicht. Da sitzen wir wieder am Tresen in einer Bar, irgendwo zwischen Bottrop und Hoyerswerda. Wir kennen uns schon ewig, aber ewig nicht gesehen. Hat sich ganz schön was verändert seit 2010. Und du sagst zu mir, es gibt da so ein Gerücht. Doch ich sage dir, nee, das stimmt einfach nicht. Du hast jetzt eine Haltung, die dir alternativ erscheint. Meinst jetzt zu wissen, wer ist Freund, wer ist Feind. Weiß ich aber auch nicht viel und doch keinen Grund, hier allzu laut zu jubeln, doch 2 Kilo sind halt 4 Pfund. Du meckerst hier nur und twitterst, suchst dir ein Ventil. Aber überleg doch mal, freiwillig geht niemand ins Exil. Erfüllen täglich, was der Chef verlangt. Unser aller Leben scheint klar umzäunt. Doch ich glaub, du hast den falschen Feind. Denn denn du trittst nach unten, vor allem auf die Not. Als wären die schuld dran, die vielen tausend in einem Boot. Hast dich entschieden, jedenfalls, wie's scheint. Aber es läuft hinaus auf den falschen Feind. Mit unserem Abendland fährst du nicht genau die Werte vor die Wand. Da gibt es doch so vieles, was uns alle vereint. Oder ist jetzt die Kartoffel auch noch dein Feind? Der Feind sitzt woanders und ist auch nicht so klar zu definieren. Aber schon gar nicht als schlichte Parole an der Häuserwand zu schmieren. Ich frage mich jetzt grad, bist du ein richtiger Feind? Oder bleibst du mein hoffentlich nicht falscher Freund? Irgendwo zwischen Husum und Merzig an der Saar. Aber weißt du, wir kennen uns schon so lang. Unsere Großeltern kannten sich schon. Ja, ist lange her. Gesehen. Steckt so ein bisschen so der frühe Udo Lindenberg vielleicht drin, so eine sehr schlichte Klavierballade. Und textlich, ja, die Inspiration war einerseits meine Oma oder meine Großeltern, aber auch im Gespräch mit anderen beim Rotwein geht es letztendlich um das Thema Demenz, was auch gar nicht erst im Großelternalter zum ersten Mal auftreten muss, sondern schon viel früher passieren kann. Und ja, das ist dann letztendlich der Song geworden. Also eine, naja, wenn man so will, eine Ballade über Demenz, egal in welchem Alter. Beispielhaft quasi, ich münze jetzt auf meine Oma in dem Song. Du sagst, im Auto kling ich, als wäre ich auf dem Mond. Doch ich fahr gerade übern Rhein. In Bingen hast du mal gewohnt. Gleich kommt Ida Oberstein. Du hast mich mal fotografiert vor der Edelsteinbörse. Wir passten kaum ins Bild. Und außerdem haben wir doch vor einer Stunde erst telefoniert und du hast gefragt. Sag, wo bist du? Sag, wann kommst du hier mal wieder vorbei? Sag, wo bist du? Sag, vermisst du auch noch manchmal uns drei? Aber Oma, wir sind doch noch alle da. auf dem Weg zu dir, nur noch 50 Kilometer. Wir sind schon kurz vor Trier, es dauert nicht mehr lang, dann sind wir zu viert, trinken Kaffee, gehen in die Sauna und besuchen deinen Schulfreund Georg, den alten Gauner. Sag, wo bist du? Sag, wann kommst du hier mal wieder vorbei? Sag, wie heißt du? Sag, wer bist du? Wo wohnst du? War ich da schon? Ich würde gern nochmal wandern durch die Pyrenäen, die hätte ich so gerne in echt nochmal gesehen, oder einfach nur meandern am Flussufer entlang bis zur Grafschaft Flandern, wo ich Opa traf und küsste meinen Don Juan. Sag, wo ist er? Sag, wann kommt er hier mal wieder vorbei? Sag, wo ist er? Sag, vermisst er nicht auch manchmal uns zwei? Stille der Nacht, die so Road Movie als Musik, das war so im Hinterkopf, also so ein bisschen bluesy, folky, so irgendwo zwischen Ry Cooder und Howlin' Wolf, und das auf Deutsch. Das hat mich irgendwie gereizt und wollte ich immer schon mal machen, und mittendrin so ein bisschen leicht indische Tonfolgen und das Tempo wird angezogen. Ja, passt auch gut zu dem Thema, wenn man eben so total verliebt ist, aber über 400 Kilometer weit entfernt voneinander gerade wohnt oder wohnen muss und sich dann an bekloppten Orten trifft, um sich wenigstens für 7 Stunden mal zu sehen. Und ja, da finde ich, gehen da so Musik und Text ganz gut Hand in Hand. Die Stille der Nacht. Kümmerliche Kiefern stehen da und dort. Und wo überhaupt ist nur dein silbergrauer Fort? In der Stille der Nacht, Stille hattest du dich auf den Weg gemacht? Gott verlassen, wirkt alles hier. Na gut, es ist auch schon gleich 1:04 Uhr. Alles, was ich sehe, sind Container und Altpapier. In der Stille der Nacht, Stille der Nacht, hab ich mich auf den Weg gemacht. Aus Wollgras und Kieselstein schreibe unseren Namen mit Pfeifen Tabak hinein. Da nachts alle schlafen, siehst du und riechst es allein. In der Stille der Nacht, hab ich nur an dich gedacht. Miteinander verbracht. weit, weit weg geht um die Anschläge in Nizza und in Berlin im Jahre 2016. Also ich war in Nizza da, also an dem Tag, als es passierte, und es war ein, ja, wie soll man das schreiben, also, oder besser gesagt sagen, ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn man in eine Stadt fährt zum Urlaub machen und innerhalb von 12 Stunden ist die Stadt wie gelähmt, weil, glaube ich, niemand damit gerechnet hat. Und das, ja, das war tatsächlich sehr anders als in Berlin. Denn wenn man es da nicht in den Nachrichten gelesen hätte, hätte man vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen, dass in Berlin ein Anschlag passiert ist, weil man irgendwie in Berlin so gefühlt schon die letzten 3-4 Jahre damit gerechnet hat, dass mal irgendwas in der Art passieren könnte. Und ganz hinten im Song versteckt sich im Outro quasi Bruder Jakob, Frère Jacques. Und das war am Morgen, als noch groß keine Presse und so da war, als man an der Anschlagstelle in Nizza war, hat so eine Vollverschleierte angefangen, diesen Kanon zu singen. Und die 20, 30 Leute, die drumherum standen, haben mit eingestimmt. Und ja, sie war die Einzige, die quasi so diese Stille und die Trauer irgendwie versucht hat zu verarbeiten. Und das war ein unheimlich berührender Moment. Also sie hat sich quasi, so hatte man das Gefühl, für ihre eigenen Religionsgenossen geschämt und hat das zum Ausdruck gebracht mit dem quasi internationalen Kanon. Das war wirklich wow. Ja, das ging sehr nah. Weit, weit weg. Und doch so nah. Leute am Straßenrand, Leute am Glühweinstand, Leute vom Steinstrand oder die im Müll wühlen, die 18 Flaschen fand, die mit der Wurst in der Hand, die aus dem Nachbarland, die aus der Kantstraße, die sich noch nicht gekannt, die sich gerade erst zum zweiten Mal geküsst und der gerade noch seinen Freund vermisst. Ganz nah.